schönste Blume des Morgenlands, Salome, wir zur Göttin der Lust im Tanz. Salome, reicht den Mund mir wie Blut so rot. Deine Küsse sind süßer Ton.